Das ist der eine Bruder. Den anderen habe ich auf der Treppe fast nie getroffen. Ein paar Mal ist er an mir vorbeigehuscht. Eilig, grußlos, immer mit gesenktem Kopf. Ich begegne ihm kaum, aber ich höre ihn oft. Und manchmal sehe ich ihn auch. Frühmorgens von meinem Schlafzimmerfenster aus, das zum Hinterhof hinausgeht. Das heißt, ich höre eigentlich nicht ihn, sondern die Tauben. Zuerst sind es nur Einzelne. Fast bewegungslos sitzen sie auf den Wäscheleinen, träge, gurrend. Wenn ich dann in die Küche gehe, Kaffee mache und zurückkomme, da sind es schon mehr, viel mehr. Jetzt sind sie auch auf dem Boden, auf den Mülltonnen und auf den Fensterbrettern. Wie in Hitchcocks Film »Die Vögel«. Kurz darauf die Schritte meines Nachbarn auf der Treppe. Langsam kommt Leben in die Tiere, die nun anfangen, mit den Flügeln zu schlagen. Dann das Quietschen des alten Schlosses, die Tür geht auf. Da steht er, meist noch in Schlafanzug und Morgenmantel. Und plötzlich diese unglaubliche Szene. Der ganze Hof füllt sich mit einem gespenstischen Flattern und Rauschen. Ein grauer Strom von Tauben, der auf den Mann zufliegt, wie eine Meereswelle, die sich schäumend am Felsen bricht. Währenddessen schüttet er in aller Ruhe seine Tüten aus. Überall Brotreste, das Taubenmeer fließt hin und her. Einige Vögel bleiben sogar auf seinen Armen und Schultern sitzen und picken ihm aus der Hand. Die Szene dauert einige Minuten, bis sich die Vogelmenge langsam auflöst und in alle Himmelsrichtungen auseinanderfliegt. Irgendwann stopft sich mein Nachbar dann die Plastiktüten in die Manteltaschen und verschwindet wieder. Jeden Morgen das gleiche Ritual, fast immer um die gleiche Zeit. Taubenfüttern ist eigentlich längst verboten. Die Dinger sind eine echte Plage in der ganzen Stadt geworden. Und wirklich schade um den Hinterhof. Er könnte eigentlich ein stilles, grünes Paradies in diesem lauten Stadtzentrum sein, aber so ist er nichts als ein schmutziger Fleck zwischen den Häusern. Aber andererseits wohnt mein Nachbar schon so lange hier, und irgendwie ist es sein gutes Recht, finde ich. Außerdem scheint diese Fütterung für ihn ganz wichtig zu sein, fast lebenswichtig. Manchmal sehe ich ihn auch auf der Straße hinter dem Supermarkt, offenbar auf der Suche nach Taubenfutter. Dabei murmelt er meistens etwas vor sich hin, als ob er mit sich selbst spräche. Ein bisschen seltsam und natürlich auch traurig. Aber solche Gestalten sind leider nichts Besonderes in dieser Stadt. Dafür, dass er wirklich verrückt ist, gibt es andere Anzeichen. Vor ein paar Wochen kam er mittags mit einem Korb in den Hinterhof. Ein beruhigender Anblick, dachte ich. Er will Wäsche aufhängen, wie die anderen Leute auch. Gut so, dazu ist der Hof ja eigentlich auch da. Dann aber packte er mindestens 10 altmodische Jacketts aus und klammerte sie auf ganz eigenartige Weise an die Leine. Irgendwie schräg mit ausgestreckten Ärmeln. Dabei fiel mir auf, dass die meisten Stücke offenbar gar nicht nass waren. Vielleicht will er sie nur mal lüften, dachte ich. Hoffte ich. Eine Armee von Vogelscheuchen. Er würde sie abends wieder abnehmen müssen, sonst würde morgens keine einzige Taube kommen. Er tauchte aber nicht mehr auf. Erst im Morgengrauen wieder. Und die Tauben gurrten und flatterten genauso wie sonst. Die Jacketts blieben hängen. Nicht nur diese eine Nacht, sondern über eine Woche lang. Flatternd im Wind, regenfeucht, einige schon zu Boden gefallen, nahmen die Jacken den Hinterhof in Besitz. Tags ein öder, nachts ein gespenstischer Anblick.